Das kann man schon an den Aufschreien nennen, was seit heute in der Öffentlichkeit kursiert, unterschrieben von Dutzenden Prominenten, von Heiner Lauterbach über Michelle Friedmann bis Christoph Magnusson, eine Petition, die nach den unaufhaltsamen Erfolgen der AfD sagt, unsere demokratische Kultur ist bedroht. Initiatorin dieser Liste ist die Autorin und Schauspielerin Renan Demirkan, die bei uns im Studio war. Mir gefällt die Entwicklung nicht, wie die Textur der Demokratie erodiert, wie sie sich auflöst, wie sie porös wird. Und das passiert immer dann, wenn Minderheiten dämonisiert werden, wenn plötzlich solche Schlagwörter wie völkisch politisches Material werden sollen, wenn es ganz normal wird, dass eine CSU plötzlich sagt, es werden nur Christen in das Land gelassen, also wo Ausgrenzung in die politische Mitte gekommen ist. Und ich habe gesagt, ich habe Angst um die Textur der Humanität in unserer Gesellschaft, Angst um die Textur der Demokratie, der Freiheit und all das, was wir in der Aufklärung an Errungenschaften bis heute erarbeitet haben. Und daraufhin habe ich eine Einladung entwickelt, Checkpoint Demokratie heißt das, denn ich will, dass wir ganz klar sind, was Demokratie ist und was das andere ist. Demokratie ist Diskurs, ist Freiheit, ist Prozess, ist Zweifel, ist Mitbestimmung und ist Solidarität. Fertig und verschlossen sind nur Diktaturen. Sagt die Autorin Renan Demirkan, die mit uns gesprochen hat über ihr Engagement und das von zahlreichen Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft unterstützt wird. Eine öffentliche Petition. Und einer der Unterzeichner ist Alexander Netschajew. Er ist Intendant des Theaters der Altmark in Stendal im Norden Sachsen-Anhalts. Das Land, wo die AfD bisher am erfolgreichsten war, mit fast jeder vierten Stimme. Herr Netschajew, welche Wirkung erhoffen Sie sich von dieser Petition? Ja, nicht mehr, nicht weniger, als dass nicht nur die laut sind, die sowieso immer laut sind und kakehlen, sondern auch die, die für demokratische Werte einstehen, dass die sich auch zu Wort melden und miteinander in Kontakt geraten. Das heißt, Sie wollen auch Menschen erreichen, die bisher stumm geblieben sind, oder meinen Sie damit auch die AfD-Wähler? Also ob man AfD-Wähler erreichen kann, das sei dahingestellt. Letzten Endes geht es darum, wirklich sich zu besinnen auf das, was ja wirklich wertvoll ist, nämlich dass wir uns angstfrei und offen und eben demokratisch austauschen können über die Problematiken und vor allem so austauschen, dass man nicht immer nur die einfachen Lösungen propagiert für sehr komplexe Themen, weil einfache Lösungen werden diese Problemfelder nicht lösen, sondern eher noch verstärken. Andererseits, weil Sie sagen, Sie wissen nicht genau, ob man die AfD-Wähler noch erreichen kann. Ich meine, immerhin in Sachsen-Anhalt, in dem Bundesland, in dem Sie ja Ihr Theater haben, in Stendal, haben ja fast ein Viertel der Wähler tatsächlich für die AfD gestimmt. Auch das, 24,3%. Ja, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und auch das ist ja ein demokratischer Vorgang. Das ist richtig. Und es ist eben jetzt die Frage, ob nicht dringend jetzt Zeit ist, dass man gewisse Ruder herumreißt. Es gibt nämlich Zahlen, die ich sehr beunruhigend finde, eigentlich noch viel beunruhigender als die letzten Wahlergebnisse, egal ob in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern oder jetzt eben auch in Berlin. Das sind nämlich Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW. Und da heißt es, dass das reichste 1% der Bundesrepublik Deutschland 33% der Vermögen besitzt. Und die unteren 50% lediglich 2,5% der Vermögen besitzt. Das heißt auf gut Deutsch, dass eigentlich die Bürgerschaft, also die, die das System eigentlich trägt und lebt und mit Leben erfüllt, wird von zwei Seiten erdrückt. Das ist eine so unselige Entwicklung, dass da natürlich viele aus Existenzangst sagen, was scheren mich Flüchtlinge, was scheren mich demokratische Rechte. Und wenn es nicht mehr gelingt, den jungen Menschen vor allem auch, also die, die ja noch sozusagen für das System zu begeistern sind, davon zu überzeugen, dass Demokratie gut und richtig ist und solange es immer nur Religionsunterricht, aber kein Grundgesetzunterricht in der Schule gibt, also da wird es wahnsinnig schwierig. Ja, ich bleib doch mal dabei. Die AfD, die wird zwar komischerweise gar nicht namentlich genannt in diesem Aufruf, obwohl sie immer wieder darauf Bezug genommen wird durch diesen Begriff Alternative, der sich immer so ein bisschen durchzieht, polemisch durchzieht durch diesen Aufruf, ist ja, wie gesagt, eine demokratische Partei, die eine zugelassene Partei ist, die einen bestimmten Teil des demokratischen Spektrums mit abdeckt, die in mehrere Landtage gewählt worden ist, kürzlich wieder in Berlin und die vermutlich auch in den Bundestag gewählt werden wird, die eben die Stimme ist für einen ganz bestimmten Teil der Bevölkerung. Das ist doch eigentlich auch auch eine Politisierung, auch ein Engagement von vielen Menschen, die bisher zu Hause geblieben sind, oder? Das ist auf der einen Seite richtig und ich will fast mit einer großen Bitternis anmerken, dass es vielleicht sogar früher noch gut war, dass es viele Nichtwähler gab, weil ich glaube, es hat sich ja auch herausgestellt, dass viele der wiederwählenden Nichtwähler, dass darunter ja eben gerade sehr viele AfD-Wähler sich befinden. Natürlich ist das Demokratie und das muss eine Demokratie auch aushalten können, aber wenn wir an die späten 20er und frühen 30er Jahre des letzten Jahrhunderts denken, wissen wir, wie die braune Soße irgendwann ja mal angefangen hat. Auch die hatten ja viele Wähler, die sie gewählt haben und es sind eben einfach zutiefst undemokratische Kräfte, die da jetzt in den Parlamenten sitzen. Ja, wenn schon per Zwischenruf irgendwie Gefängnishaft für Homosexuelle im Landtag von Sachsen-Anhalt gefordert wird, da ist eine Grenze überschritten, die es tunlichst zu verteidigen gilt. Ja, das heißt, für Sie ist die AfD, so wie sie ist, eine undemokratische Partei? Absolut, natürlich en gros eine absolut undemokratische Partei, die auch ganz speziell für uns Kulturschaffende ganz krude Gedanken hat, wo man einfach merkt, sie kennen sich nicht nur in Kultur nicht aus, sie kennen sich auch in den Werten unseres Grundgesetzes gar nicht aus. Also ich meine, wenn Sie tatsächlich sozusagen so stark die AfD ablehnen und sie als undemokratische Partei bezeichnen, sie ist, glaube ich, weit entfernt davon, verboten zu werden. Sie wird weiter die politische Landschaft prägen und viele sagen auch auf Dauer prägen. Man kann sie ja nicht auf Dauer verteufeln, oder? Man kann sie nicht auf Dauer verteufeln und ich habe natürlich auch die Hoffnung, wie es ja auch oft bei sogenannten Protestparteien waren, ob das jetzt zuletzt die Piraten waren oder es gab ja dann auch in den 90er Jahren auch die Republikaner und zwischenzeitlich dann auch die NPD in verschiedenen Landtagen. Natürlich merkt man dann auch schnell, wessen Geisteskind die sind und vor allem welches Know-how sie auch haben, nämlich nicht wahnsinnig viel. Also das ist natürlich schon nach wie vor meine Hoffnung, dass die sich auch wieder durch eigenes Nichtwissen und schlechter Arbeit ins Abseits stellen. Aber letzten Endes hilft es alles nichts. Es muss ein Weckruf für die sogenannten etablierten Parteien sein. Ich glaube, dieses gefühlte Abgehängtwerden von der Politik, das ist ja jetzt auch, da muss ich jetzt wirklich auch sagen, das ist nicht etwas, was es nur in Ostdeutschland gibt. Das gibt es auch in Westdeutschland. Da müssen die Parteien endlich mal in der Wirklichkeit ankommen und nicht immer nur bis zur nächsten Wahl denken, sondern auch wirklich versuchen, die unbequemen Entscheidungen, die manchmal auch sein müssen, zu erklären oder auch immer wieder dafür zu werben, warum Demokratie anstrengend ist und warum das aber auch richtig so ist. Weil die starke Hand, die immer wieder gefordert wird, die wird einen sehr schnell an die Wand klatschen, wenn man mal nicht dafür ist. Solange man das alles toll findet, was die starke Hand macht, ist ja alles gut. Aber wenn man dann selber mal dazu gehört, dass man sagt, das findet man jetzt nicht mehr gut und auf seine eigenen demokratischen Rechte pochen möchte, dann ist es vielleicht dann schon zu spät. Interessant, dass Sie den Begriff vom Weckruf erwähnt haben, weil genau das haben Sie uns Ende März auch gesagt in einem Interview, ja. Kurz nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, ja. Dass es ein heilsamer Weckruf für die etablierten Parteien sei, die ihren Elfenbeinturm verlassen sollten und auf die Bürger zugehen. Ja. Das klingt ja eigentlich eher fast als eine positive Entwicklung, dass man sagen kann, ja eben, es ist ein Weckruf, es ist ein Ausrufezeichen, es ist ein Protest, der die anderen Parteien vielleicht zu einem Wandel zwingt, vielleicht zu mehr Transparenz, ich weiß es nicht, zu mehr Bürgerbeteiligung. Bisher sieht man aber eigentlich dort relativ wenig, oder? Also man sieht ja eher in der Union eine Debatte zum Beispiel, dass die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ja extrem umstritten ist und dass gerade von der CSU-Seite zum Beispiel viel striktere Regeln gegen Flüchtlinge und gegen Einwanderer angewendet werden sollen. Auch in der SPD hört man diese Stimmen inzwischen. Also im Grunde genommen werden ja AfD-Positionen ja zum Teil auch übernommen. Ja, richtig, das ist richtig. Und das ist wieder mal, wo nur die Angst der Antrieb ist dieser Parteien. Also das unterstelle ich denen jetzt mal. Ich meine, die CSU ist natürlich sowieso ein Fall für sich. Die ist ja einerseits an der Regierungsbeteiligung dran und andererseits ist sie die schärfste Opposition. Also das ist ja nun wirklich schon die höhere bayerische Diplomatie, die da waltet. Die muss man auch zum Teil nicht mehr verstehen. Und auch die Auslegung des Grundgesetzes durch Herrn Scheuer ist also ziemlich bescheuert, muss ich wirklich sagen. Also bin ich jetzt mal auch Generalsekretär. Ja, richtig. Ne? Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Punkt. Das steht da drin. Und ein jeder, der hierher kommt, hat das Recht, mit Würde behandelt zu werden. Und sein Ausrutscher da mit einem fußballspielenden, ministrierenden Singalesen, den man nie mehr loskriegt, also ich finde das gruselig. Und das nützt letzten Endes niemand anderem als den Scharfmachern und den Dumpfbacken der AfD. Und das ist das Traurige. Ich hoffe nach wie vor, dass es ein Weckruf werden wird. Momentan reibt man sich immer noch ein bisschen verwundert die Augen, aber schielt eigentlich nur auf die nächste Regierungsbeteiligung und hat Angst, dass die eigenen Besitzstände davonschwimmen. Und das kann es doch jetzt wohl nicht sein. Deswegen fand ich diesen Aufruf von Renan Demirkan so befreiend, weil er so wirklich weg von aller Parteipolitik hingeht und eigentlich zu den eigentlichen Werten unserer Demokratie zurückgeht, nämlich zum Austausch, zu dem, dass man sagt, wir müssen uns doch miteinander an einen Tisch setzen können, wir müssen uns doch angstfrei miteinander austauschen können, wir müssen doch konstruktiv überlegen können, was für seriöse Lösungsansätze diese wirklich dramatischen Problematiken, vor die wir hier gestellt sind, welche Lösungen uns dafür einfallen. Immer diese Hysterie, die im Lande herrscht und die leider eben gerade von auch Vertretern der etablierten Parteien befeuert wird, ist überhaupt nicht angemessen. Und ich finde, da ist eine viel größere Seriosität und Ernsthaftigkeit gefragt. Und das geht eben nur durch ein wirkliches Auseinandersetzen und nicht nach dem Schreien nach irgendeiner einfachen Lösung. Dafür gibt es keine einfache Lösung. Die wird anstrengend sein. Und wenn man mit den Leuten anständig redet und vor allem auch die eigenen Leute per se nicht vergisst und abhängt. Ja, das Abhängen ist ja schon längst passiert. Das ist doch nicht durch die Flüchtlinge passiert. Also da muss ich jetzt auch wirklich unseren Herrn Schäuble mal zitieren, der gesagt hat, niemand hat einen Euro weniger Zuwendung bekommen, weil es Flüchtlinge in Deutschland gibt. Ja, also wenn Leute nicht mehr gemeint sind, dann ist das schon längst vorher passiert. Und diese sogenannte Flüchtlingskrise hat ja eigentlich jetzt nur das hervorgeschwemmt, dass es da schon eine Problematik des nicht mehr Gemeintseins gibt in der deutschen Bevölkerung. Aber das ist ja nicht festzumachen an der sogenannten Flüchtlingskrise, dass jetzt CSU und andere Parteienvertreter denken, sie könnten das auf die Flüchtlinge schieben, ist doch absurd. Damit kriegt man das Nicht-Gemeintsein nicht mehr hin. Und wenn man so weitermacht, dann werden immer mehr Menschen für unser demokratisches System verloren sein. Das ist meine große Furcht, die ich habe. Vielen Dank, Alexander Nentscheyev, der Intendant des Theaters Altmark in Stendal. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Balzer. Danke.